kann dein Herz verlieren, und das geht 1, 2, 3. In einer Nacht im Mai, da kann man herrlich träumen, und unter grünen Bäumen geschieht so mancherlei. Und bis der frühe Morgen graut und laut der erste Hahn kräht, so lange spielt man Bräutigam und Braut, bis die erste Bahn geht, da werd ich auch dabei. Es darf nur keiner wissen, ich möchte gerne küssen, in einer Nacht im Mai, in einer Nacht im Mai. Thank you.